Was meinst du, ist der beste Akzent, den du imitieren kannst? Russisch. Russisch? Ja. Ja, wirklich? Ja. Ja, gib mir mal Russisch. Ja, das ist auf Zuruf schwierig. Ich muss reinkommen mit dem einen Wort, das ich kenne. Da. Da. Ja, oder? Juri. Wichtig ist, also, kurz mal vom laufen wir schon? Ja, ja. Dann spare ich mir diese Knallanekdote. Nein. Wichtig ist Folgendes. Wenn ihr einen Akzent nachmachen wollt und kommen wir zu Stefan Tietze Akzent Masterclass, okay? Also ihr braucht einen Namen. Akzente! Ihr braucht einen Namen in dieser Sprache. Es wird mir spontan so etwas einfallen wie Juri. Mhm. Juri. Im Russischen. Mhm. Oder Francesco im Finnischen. Mhm. Und dann braucht ihr noch ein Wort, das ihr kennt aus der Sprache, um so ein bisschen in diesen Sprachrhythmus reinkommen, diese Sprachmelodie reinzukommen. Mhm. Leider ist es bei mir im Russischen das Wort da, was nicht so hilft. Ja, was auch ein deutsches Wort ist. Ja, aber ja. Da. Okay. Da. Oh, Juri, wir müssen nach Moskau, um Wodka zu trinken. Und so merkt er, ganz natürlich kommt in diesen Fluss rein. Ja, das klingt mega gut. Vladivostok. Vladivostok. Wostok. Wostok. Wurst. Trink. Oh, Juri, wir trinken Wodka in Vladivostok. Okay, okay. Und so herzlich willkommen zum Podcast-UFO mit Stefan. Oder? Primär mit Stefan. Und mit mir. Stefan hat heute Morgen gesagt, ich muss dringend neue Akzente und Dialekte lernen. Also davon abgesehen, dass sein Sozialleben komplett in Ruinen liegt, er bald keinen Job mehr hat und seine Frisur langsam Ausmaße annimmt, die nicht mehr akzeptabel sind. Dennoch, seine Priorität sind erstmal Akzente lernen. Ich habe mich auch im Fitnessstudio angemeldet, aber Priorität ist erstmal Akzente. Coach. So. Und dann habe ich überlegt, warum zum Akzentcoach gehen, wenn ich selber einer sein kann? Und habe mir deshalb krude Theorien angeeignet. Cut out the middleman. Einfach richtig. Sofort zum Lehrer direkt werden. Aber sofort zum Fitnessstudio-Besitzer werden. Nicht erst hingehen, sondern sagen, ich will mein eigenes Fitnessstudio haben. Ich glaube, ich kann gut lehren. Und ich glaube, dass es auf eine Art hilft, quasi einem das selber beizubringen. Da ist Viola. Hallo, Viola. Man muss ganz kurz zu der Aufnahmesituation sagen, dass wir... Wir wurden aus unserem Studio geworfen. Dass wir jetzt aber in der Maske sitzen, uns komplett geschminkt haben. Florentin hat komplett alles voll, Kajal, Lippenstift. Und wir sitzen einfach in so einer Art Kommentatorenkabine und starren auf den Hof. Genau, wir haben ein großes Fenster vor uns und starren auf dem Hof. Wir sitzen nebeneinander. Wir sehen uns nicht an und wir sehen auf dem Hof der BTF, wo gerade jetzt, es ist 9.30 Uhr morgens. Oh, die ganzen Leute kommen jetzt an. Jetzt gerade hier ankommen und es ist sehr interessant, wie die verschiedenen Leute hier sich unbeobachtet fühlen. Aber du meinst, du kannst gut lehren, dann bring mir doch... auf, ich bin dir jetzt bring mir was bei. Italienisch, okay? Ja. Nee, das ist fies, ich will mir was aussuchen können. Gut, alles klar. Bring mir mal bei, warum... Also, diese These, the medium is the message. Bring mir das mal bei. So, du hast ja einen Kommunikations-Bachelor. Ich dachte, Journalismus-Bachelor. Wir sind immer noch in unserer Sprach-Akzenttheorie. Nee. Das ist ja jetzt mehr gemein. Gut, alles klar. Bring mir das mal bei. Warum ist das Medium die Message? Naja, je nachdem, wo du etwas guckst oder wie du etwas konsumierst, sagen wir mal so, wenn man jemandem zuhört, der spricht, so, wie viel Prozent glaubst du, kommt es auf den Inhalt an und wie viel Prozent kommt es darauf an, wie er etwas sagt und mit welcher Mimik und Gestik er das verbindet? Du wirst erstaunt sein. 50-50. 80-20 pro Mimik und Gestik. Mhm. Heißt, was er sagt, ist im Prinzip völlig egal. So, wenn du jetzt etwas auf einem Fernseher anschaust, ist das Medium the message. Aber ob ich es jetzt auf dem Fernseher anschaue oder auf YouTube, warum ist das ein Unterschied? Weil die ganzen Handlungen, in dieser Vorlesung habe ich gefehlt, aber diese ganzen Handlungen, die du damit verbindest, diese ganzen Gewohnheiten, die du damit verknüpfst, dieses ganze, was da sonst so rumläuft, das Rauschen, was da um diese Sendung, die du gerade guckst, ist, wie, was kommt danach, was war davor, wo steht das Ganze, das verbindest du halt mehr mit dem Inhalt und verknüpfst du mehr. Einerseits so YouTube ich bin absolut überzeugt. Gut. Ich bin absolut überzeugt. Vielen Dank. War komplett falsch. Wow. Aber man muss sagen, es kommt viel darauf an, wie selbstbewusst man etwas sagt. Ja. Bring mir mal was bei. Aber was möchtest du denn? Ich lass mir aussuchen. Und zwar, du bringst mir das Prinzip von Diesel bei. Diesel wird im Unterschied zu Benzin nicht durch eine Zündkerze entzündet, sondern durch Druck entzündet. Der Teil des Diesels, der in dem Motor gelagert wird, der sozusagen mit seiner Sprengkraft den Motor antreiben soll, wird erst ganz eng zusammengedrückt und dadurch entzündet er sich. Und dann geht es auch los. Das heißt, deswegen kann es teilweise, wenn es ganz kalt ist, sein, dass ein Dieselmotor weniger gut anspringt als ein Benzinmotor, weil er sich erst über diese Temperatur hinaus erwärmen können muss, wohingegen bei Benzin einfach eine Zündkerze einen Funken erzeugt und dann das Benzin entflammt, egal wie warm es ist. Ihr habt mich nicht überzeugt, ich habe das Wort Ottomotor gewartet. Es kam es nicht. Gut, das stimmt. Ja. Ich war es auch manchmal in deutscher Schule, wenn manche Wörter nicht kamen, von denen du wusstest, dass sie damit irgendwie in Verbindung gebracht haben. Ja. Und du diesen letzten Funken Hoffnung an dich selber, dass du irgendwas von dieses Thema weißt, dass das nicht kam. Du möchtest eigentlich auch eher deine eigene Sicht bestätigen. Ja, auf jeden nicht Fall. Was Neues lernen. Du gehst eigentlich in die Schule, um zu wissen, ja, Magnete hat ja was mit Elektros zu tun. Ja. Und solange das Wort Elektros nicht kommt, sage ich, ja, wir haben keine Ahnung davon. Ich steige aus. Aber du sagst gerade, ich bin geschminkt. Es war tatsächlich so, wir haben gestern gedreht und ich war, kann man ja vielleicht ein bisschen Spoiler, eine Profession, die zumindest klischeehafterweise Kajal trägt. Und Kajal ist furchtbar abzuschminken, also das ist so dieser Lidstrich, so ganz schrecklich auf dem ekelhaftesten, auf der ekelhaftesten Stelle des Körpers, wirklich direkt auf dem Augenlid, auf der Kante des Augenlids malt man da rum, so wo überhaupt gar keine Farbe jemals sein soll, wo dein ganzer Körper sagt, ja hey, alles nur vom Auge weglassen. Das ist eine dumme Idee, aber auch, dass man das reinmalt. Man hat so viele Mechanismen, der Körper hat so viele Mechanismen, um alles von den Augen wegzuhalten. Augenbrauen, Augenlider, Tränenflüssigkeit. Wimpern. Ja, Wimpern, alles nur, alles aus den, nimmst, gibt's am Fuß, nimmst am Bein, gibt's der Nase, aber doch nicht in den Augen. Alles, der ganze Körper sträubt sich dagegen, dass du irgendwas im Auge hast. Und dann kommt jemand und malt dir da mit so einem Pinsel. Ins Auge ja fast rein. Halt ins Auge, das ist schrecklich. Du siehst es ja dann nicht, ironischerweise, obwohl es halt bei den Augen ist. Und, auf und dann, dann malen die halt so da drin rum so. Und dann klappen die das so rum. Das ist ganz eklig. Das ist ganz furchtbar. Und deswegen hatte ich nach dem Dreh auch nicht so das Verlangen, mir das so gut abzuwaschen, weil du musst du halt da so rumreiben an der Kante. Und deswegen bin ich so. Und dann war ich tatsächlich, kam mal teasern bei einem Campusradio zu Gast und habe ein Interview gegeben. Und hatte noch einen halben Kajal an einfach. Und es ist einfach interessant, weil man denkt sich immer, wie muss man aussehen, damit andere Leute es kommentieren? Mhm. Also wenn ich jetzt einfach Lippenstift tragen würde, würden Leute einfach das völlig hinnehmen und sagen so, cool. Oder würden sie ab einem gewissen Punkt sagen, jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir drüber sprechen. Spannend. Ich glaube, die Kurve ist auch anders bei Menschen, die dich kennen und bei Menschen, die dich nicht kennen. Ich glaube, die Toleranzgrenze bei fremden Menschen ist wesentlich höher. Ja. Wesentlich höher. Und sehr oft, wenn ich hier irgendwie ins Büro komme und ein Kilo mehr wiege, weil ich irgendwie gestern mal bei KFC geratet habe, dann gerandet. Heißt sofort so fetti, fetti, fett, Son. Er wird direkt auf so einen Thron platziert und dann steht erstmal so ein Roast. Ja. Und Gäste werden eingeladen, Überraschungsgäste. Ja, und hier Sponsoren ist dein Vater. Tauchen auf. Er hat Bilder, wie du früher auch sagst. Dunkin' Donuts presents the Fat Roast. Genau. Aber was ist passiert? Führ uns mal durch den Moment des Aufeinandertreffens bei dem Campus Radio. Es war so, wir haben uns getroffen und es war irgendwie eine ganze Belegschaft von Leuten. Vier Leute haben mich empfangen und haben mich dann zum Studio gelaufen. Und nach der Begrüßung hatte man sich relativ wenig zu sagen. Deswegen dachte ich mir einfach, ich spreche das einfach direkt an, um einfach... Okay. Ja, um einfach Gespräch zu füllen. Den Damm zu brechen. Deswegen hat es auch ganz gut funktioniert. Aber cool. War sehr, sehr nette Leute, hat alles gut funktioniert. Aber ja, man sieht aber jetzt gerade auch noch so ein bisschen, dass du es noch hast, dieses Kajal-Ding. Ja. Und es ist so ein bisschen so, als ob man denkt einfach, du hast eine schöne experimentelle Nacht. Das ist, glaube ich, primär, also, was man denkt, wenn man es sieht. Ja, so man freut sich ein bisschen für dich. Tausend und so. Eine Nacht. Schön für Florentin, dass er endlich es geschafft hat, ein bisschen zu sich zu stehen und mal was zu erleben. Ja, vor allem interessant ist, wenn es noch so halb dran ist, dann ist das wie so ein Schatten. Dann kann man, dann kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen, sondern man denkt sich nur so, weil vor allem Frauen werden einfach hübscher und Männer werden ein bisschen merkwürdig. Ja, irgendwie so einfach so, komisch. Auch ein bisschen hübscher, aber auf so eine, aber auf keine männliche Art natürlich. Ja, so eine. Ich bin verwirrt. Ja, genau. Meine Erektion sagt ja, aber mein Körper sagt nein. Also und die Gesellschaft sagt auch nein, mit dem Ausrufezeichen. Und alle anderen sagen, wer bist du? Ich habe da mit dem Konflikt relativ wenig zu tun. Wollen wir mal den Hof beschreiben? Ich meine, ist doch wunderbar. Also, man muss sich vorstellen, hier ist gerade niemand. Ja. Wir starren auf einen leeren Hof hinaus. Also, es ist natürlich so eine U-Form. Von uns aus gesehen, rechts Gebäude, geradeaus Gebäude, links Gebäude. Und es stehen viele Autos auf dem Hof. Mehr als man eigentlich denkt, wenn man die Gebäude so anguckt. Und ich finde, dafür, dass es gerade so eine Uhrzeit erreicht ist, wo viele Leute zur Arbeit kommen müssten, passiert relativ wenig auf dem Hof. Der Hof ist ja an sich furchtbar. Ne? Weil, ich finde den Hof toll, ey. Der Hof ist wunderschön, wenn man sich auskennt. Aber das Schlimmste, also irgendwie, wenn ich irgendwo eingeladen werde und da ist so, ja, sei um 12 Uhr da, einfach auf den Hof und dann links und dann weiß ich schon, ja, forget it. forget it einfach. Ich finde gar nichts. Hof ist einfach so, der Hof ist das moderne Bermuda-Dreieck. Ja. Du weißt, du gehst darin verloren, keine Chance, weil niemand versteht, wie Höfe funktionieren. Da gibt es dann auch so, ja, Adresse 24B. Und du weißt schon, sofort, wenn dann, wenn ein Buchstabe bei der Adresse steht, weißt du, forget it. Plan 24P. Na komm, ey, jetzt ist lächerlich. 24 Sonnenbrillen-Emoji. Und du weißt sofort, okay, wir planen mal eine Stunde mehr ein, weil forget it. Das ist jetzt zum Beispiel eine interessante Entwicklung im Bereich des Gefängnisses. Ja? Früher waren ja Gefängnisse so Kerker, so Löcher im Boden, wo man einfach Leute reingeworfen hat, die dann versauert sind, die wurden versteckt. Aber irgendwann wurden Gefängnisse statt eines geschlossenen Systems ein sehr offenes System, wie zum Beispiel dieser große Gefängnishof, ja, wo ein großer Turm in der Mitte ist, wo dann ein Wärter oben im Turm drin sitzt und alles sieht. Ein Wärter nur? Oder zwei Wärter. Je nachdem, ich kenne mich jetzt nicht mit den genauen Bestimmungen der Gefängnisse. Ein Wärter sitzt da oben. Naja, im Vergleich zu den Gefangenen wenig, will ich damit sagen. So, das heißt, ist angekommen. So, das heißt, wo du früher die Gefangenen versteckt hast, sind jetzt die Gefangenen sehr sichtbar und sind dadurch fast noch in ihrer Privatsphäre mehr beraubt. Ja, das stimmt. Natürlich und auch in gewisser Weise gefangener, weil wenn du alleine in deinem Loch sitzt, dann denkst du dir, ja gut, ich kann zumindest hier machen, was ich will und ich habe hier meine Privatsphäre. Aber wenn du auf so einem Hof, wo du so in dem Turm ist vielleicht gar niemand, aber das weißt du ja nicht, weil du siehst ja nichts. So, ich glaube, das ist ein Wärter. Exakt ein Wärter. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte, sondern einfach die Tatsache, dass je offener ein Raum ist, desto geschlossener ist er in einer gewissen Sicht, weil du weniger frei bist. Und genauso funktionieren Höfe. Du bist orientierungslos. Lass uns einsteigen. Ich meine, Trendforscher Florentin Willig, glaubst du, dass es irgendwann zu einer Art Transparenz kommt? Also, dass man, wie man angefangen hat, wichtige politische Gebäude, wie den Reichstag zum Beispiel, auch gläsern zu gestalten vorne, dass man, um Transparenz auszustrahlen, dass man diesen Trend weiterführt und irgendwann sagt, man hat gar nicht mehr, weil es ist auch immer noch geschlossen in Form eines, es ist ein Beton, Bau mit wenig Einlass, Lichteinlass, mit sehr viel Gitter, also sehr wenig nach draußen, dass man da in Richtung Glas geht, sogar in Richtung offen denkt, um das noch weiter zu beeinflussen? Kann sein. Also ich glaube, Gefängnisse folgen immer den Fitnessstudios und Fitnessstudio werden auch immer mehr gläsern, immer mehr mit Glas, damit und immer mehr Saunen, sich gedemütigen. Auf jeden Fall. Ja, und immer mehr so Proteinshakes auch auf jeden Fall. Deswegen kann auf jeden Fall sein, ich habe so Fußfesseln habe ich letztens mich mit beschäftigt und das ist ja auch verrückt, weil dann ist ja sozusagen dein ganzes Leben Gefängnis, weil die wissen immer, wo du bist, da ist halt so ein GPS-Sender drin, ja. Die wissen immer, wo du bist und du darfst halt dann nicht irgendwie die Grenze verlassen oder so. Das heißt, ist es besser oder schlechter? Ja, so, weil ist du grausam. Hast ja, aber ich einerseits, weiß ich nicht, ist es auch so wichtig, dass jemand weiß, wo aber du ganz bist? Ganz kurze Frage, wie oft habe ich dir im letzten Monat gesagt, wie gern ich im Gefängnis wäre? Bestimmt dreimal, ja, ist oder? Tatsächlich so, ja. Es ist bedrückend. Nee, ich finde es nämlich toll. Also diese, weil ich finde, du hast im Gefängnis paradoxerweise die krasseste Freiheit, weil du die geringsten Opportunitätskosten hast. Ich kann in meinem Leben, wenn ich abends mittlerweile vom Fernseher sitze, denke ich mir, soll ich einen coolen Podcast hören, soll ich eine coole Serie gucken, soll ich einen coolen Film gucken, soll ich Fernsehen gucken, wo vielleicht mal was Gutes läuft? Das hast du im Gefängnis auch. Nein. Also angenommen, du bist in dem Gefängnis, wo du medialen Zugang hast. Übertreib es nicht 1:1, aber was ich damit meine, ist, du kannst halt so viel machen gerade, dass du eine beängstigende Freiheit hast, wo du natürlich aber nicht frei bist, weil du natürlich dich auch entscheiden musst. Oder? Ja. Diese Entscheidungsfreiheit ist natürlich auch eine. Die hast du aber im Gefängnis theoretisch auch. Du kannst nur wesentlich weniger machen. Heißt, du kannst deine Freiheit im Prinzip besser ausleben, weil du die Sachen, die frei sind, da kannst du dich freier entscheiden. Aber ist es nicht erfahrungsgemäß so, dass je mehr Zeit man hat, was zu machen, desto weniger macht man letztendlich? Also dieses klassische, in den Ferien mache ich dies und dies und dies und das und man nimmt sich wahnsinnig viel vor und am Ende macht man gar nichts, aber den ganzen Tag irgendwie nur Gilmore Girls schaut. Jetzt gehst du aber davon aus, dass man das 6 Wochen im Gefängnis sitzt und nicht 18 Jahre. Ja. Und ich glaube, da irgendwann ändert sich das. Ich habe mir das auch schon gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, so Hitler zum Beispiel hat es ja vorgemacht. Bestes Beispiel, hat ja im Gefängnis Mein Kampf geschrieben, mega gut genutzte Zeit, super gut, hat da eigentlich schon alles geplant und hat dann sich, also der perfekte Beispiel von Reintegration, hat sich da Gedanken gemacht, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen, noch ein Putschversuch, wie kann es besser klappen und vor allem, ich muss es auch ein bisschen besser planen, weiter vorausplanen, so. Mein Kampf ist ja schon viel angedeutet, so ein bisschen geteasert, was dann so tatsächlich passiert. Tatsächlich, dass kein Buch so viel über Menschen aussagt wie Mein Kampf. Er schafft es schon sehr gut, sich. Also, man findet sehr viel Hitler in dem Buch wieder. Ja, absolut. Also, es ist das ehrlichste Buch. Ich finde nicht so viel, sagen wir mal, so Sebastian Fitzek im Seelenbrecher wieder. Ich finde mehr Hitler in Mein Kampf. Ja, Und er ist aus dem Gefängnis rausgekommen, war ein neuer Mensch, war verwandelt, hat aus seinen Fehlern gelernt. Leider wird es dann oft manchmal schlimmer als davor. So, wow, will man okay, jetzt kommt ein Auto direkt vor uns her. Okay. Alles klar, Kampfansage. Holy shit, ein Audi mit einer ganz merkwürdigen Farbe. Wie nennst du diese Farbe? Oh, das ist nicht schlecht. So ein dunkles Lila. Olive. Oh, nee, gar nicht. Nee, es ist Olive plus Lila plus dunkelblau plus Ultramarinblau. Ah, oh, er winkt nicht zurück. Wir können ja mal ganz kurz gucken, welche Mitarbeiter winken und nicht. Wir haben jetzt hier einen Vertreter der Postproduktion. Ja, aber der Postproduktionschef sogar. Oh, nicht gewunken. Nicht gewunken, unangenehm. Ist aber auch unangenehm. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn man uns so sieht hier. Und er weiß, wir sehen ihn jetzt die ganze Zeit. Ja. Aber das meine ich mit Hilfen. Er spürt die Blick in seinem Rücken. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst und du biegst irgendwie einen in so eine Einfahrt und bist auf einem Hof und du siehst ganz viele Fenster und du weißt, jetzt stehe ich unter Beobachtung und die Person, mit der ich mich treffe, wartet vielleicht auf mich und steht am Fenster und beobachtet, wie ich erstmal komplett wie so eine Ameise erstmal dumm im Kreis rumlauf. Furchtbar. Gegenüber von uns tatsächlich die Teppichwäscherei, wo Leute immer kommen, das ist unser tägliches Anblick. Leute kommen, holen einen großen Geschäft. Teppich aus ihrem Auto raus. Das ist doch kein Geschäft. Wenn du jetzt anfängst, also wenn es ein Teppich, wo fängt man, dieser Laden, der eröffnet eine ganz neue Welt an Läden. Hm. Wenn es eine Teppichwäscherei gibt, wo ist dann die Autoreifenwäscherei? Türenwäscherei. Wo ist die Türenwäscherei? Habt ihr schon mal eine Tür gereinigt? Gardinenwäscherei. Wo ist die, vor allem, ey, kann ich nicht mein Teppich einfach eine Reinigung geben? Die sagen doch auch nicht nein, bitte gehen Sie sofort raus. Ey, das ist doch locker, das ist doch einfach eine Geldwäsche. Die haben doch irgendwie so ein Drogenbusiness hier in Köln am Laufen und das ist deren Geldwäsche. Ob da manchmal so Leichen drin sind in den Teppichen? Ja, wie bei Gus Fring. Ah. Das ist meine große Theorie. Der hat auch diese Wäscherei, wo Walt und Jesse unten dann die ganzen Drogen brauen. Und das ist doch genau das Gleiche hier. Brauen. Der uncoolste Begriff für Drogenherrscher, brauen. Das ist auch, wenn du zum Drogenboss kommst. Oh, da kommt Katja auf ihrem Fahrrad. Wenn du zum Drogenboss kommst und sagst, hallo, ich würde gerne für dich Drogen brauen. Ah, hey. Die ersten Menschen winken. Sehr umsichtig. Ja, aber es ist auch gut, wenn man jemanden, der gerade schnell Fahrrad fährt und dann rechts hinter einem zugewunken wird. Das heißt, er muss ganz rechts nach hinten gucken und eine Hand vom Lenker nehmen. Das heißt, vielleicht schaffen wir es, auch einen der Fahrradfahrer hier zu Sturz zu bringen. Aber lustige Geschichte, ich war ja hier, für mein Bewerbungsgespräch war ich ja hier. Ah. Und da hieß es. Wie lange ist das her? 3 Jahre. Ah. Und dann hieß es plötzlich, im Innenhof Leindeckerstraße 27, bitte links halten. Ah ja. So. Jetzt ist links halten gut ausgedrückt, weil man kommt hier seitlich, also stellt euch das mal als großes, als Rechteck vor, diesen ganzen Hof. Ich glaube, das tun die Leute bereits, sich einen Hof als Rechteck vorstellen. Naja, kann auch ein Quadrat sein. Ja, ich glaube nicht, dass sich einen Stern vorgestellt habe. Wir gehen unten rechts, wenn ihr euch das länglich vorstellt, wir gehen unten. Wir posten ein Bild. Wir gehen unten rechts rein. Jetzt heißt links halten ist perfekt, weil du hältst dich einfach links an der Wand, an der langen Seite der Wand und kommst dann irgendwann automatisch zur Tür, wo auch jemand stand, der mich begrüßt hat mit offenen Armen. Toll. Eigentlich müsste man schreiben schwierig. Diagonal. Eigentlich müsste man sagen Hof diagonal. Auf so, der dass anderen man Seite kommt, von der Sie. Ja, aber auf der anderen Seite ist schwierig, weil was meinst du mit anders? Meinst du nicht die von der Sie seitlich oder parallel? Ist ganz merkwürdig. Am besten deine Zeichnung. Ey, Orientierung ist echt das Schlimmste der Welt. Hast du mal einen Kompass besessen? Ja, als Kind habe ich einen Kompass besessen. Ich war ja auch Abonnent des Mickey Mouse Magazins. Da war auch in jeder dritten Ausgabe ein Kompass drin. Oder so ein Teleskop oder sowas in der Richtung. Von daher, ja, habe ich einen Kompass besessen. Aber tatsächlich, mein guter Freund von mir hat mal einen für mich unglaublichen Satz gesagt. Und zwar dann irgendwie, wir haben mit dem Kompass nicht verstanden. Wir dachten einfach, mit einem Kompass kann man alles finden. Und dann war es so, wo ich gesagt habe, okay, ich verstecke mich im Wald und du musst mich mit dem Kompass suchen. Mhm. Und dann ist mein Freund mit dem Kompass ein lustiger Tag für den, der sich im Wald versteckt hat. Gelaufen und muss relativ schnell bemerkt haben, dass ihm der Kompass nicht hilft. Und dann ist er so durch die Gegend gelaufen und irgendwann bin ich dann rausgekommen und gesagt, was ist los? Und dann hat er auf diesen Kompass gestarrt und gesagt, ich bin immer genau zwischen Norden, Osten, Süden und Westen. Ich bin immer genau dazwischen. Und ich mir dachte so, wow. Jeder Mensch ist zu jedem Zeitpunkt immer genau zwischen Norden. Ja, immer, aber exakt genau. Er ist nie mal mehr im Süden oder mehr im Osten, sondern er ist genau in der Mitte. Ich dachte, er sagt es am Ende des Tages, Florentin, ich habe dich zwar nicht gefunden, aber ich bin sehr, sehr gerade nach Norden gelaufen. Ja. Sowas. Ja. Ich hatte einen schönen Tag. Ja, und ihr beide geht so fröhlich und zufrieden mit dem Tag und euren Errungenschaften des Wissens nach Hause, essen Butterbrot und geht schön einschlafen. Das ist genau, wie wenn du sagst, ich bin gerade genau zwischen links und rechts. Aber genau. Ich bin nur exakt zwischen links und rechts. Aber das ist immer so das Traurigste. Das habe ich auch bei meinem Zivildienst manchmal beobachtet, wenn Kinder Verstecken gespielt haben. Es ist immer traurig, wenn es ein Kind gibt, der nicht gesucht wird. Ja. Der immer so, ah, Miriam gefunden, ah, Alex gefunden und Fabi sitzt den Rest des Tages kind, in der Schublade. Ist meistens das Kind, was man als Betreuer wahrscheinlich auch am ehesten vergisst. Ja. Und was dann einfach dann da auch während der Butterbrotzeit einfach so in der Ecke hockte. Ey, das ist auch so ein Ding, so, was man, wir haben in der Schule hat mal jemand einen Streich gespielt. Oder was heißt Streich? Mord. Da hat's geregnet. Und dann waren wir alle im Klassenzimmer und dann haben ein paar so ihre Regenschirme, dann die zwei Mädchen, die immer einen Regenschirm dabei hatten. Alle anderen Kinder wurden einfach nass. Wer kennt sie nicht? Sondern die hatten einen Regenschirm dabei. Regenschirm ist echt das Objekt, das ich wahrscheinlich am meisten verachte. Also, wo ich mir denke, ich werde niemals einen Regenschirm besitzen. Egal. Auf jeden Fall lagen dann diese zwei großen Regenschirme ausgebreitet im Klassenzimmer. Und ein Schüler hat sich vor der Unterrichtsstunde einfach hinter dem, es laufen wieder zwei Leute auf uns zu, die nicht zurückwinken wollen. Und ein Schüler hat sich dann hinter diesem Regenschirm versteckt, einfach so zusammengekauert hinter dem Regenschirm. Und die Lehrerin hat die gesamte Stunde gemacht und so 10 Minuten vor Ende ist er einfach aufgestanden, hat sich gestreckt und sich auf seinen Platz gesetzt. Und die Lehrerin hat ihn auch angeschaut, so, ja, cool, cool Story, Bro. Einfach so, ja. Nicht schlecht. Geiler, heißer Scheiß. Auch so ein Prank, der ins Nicht, der einfach so ein Sinnvakuum erzeugt. Ja. So ein, ja, okay. Aber wo wir gerade über Kompass gesprochen haben, ich habe bei Flug der Karibik 1 gibt es einen Satz, der, wo ich immer dachte, oh, Film, ich bin cleverer als du. Und Spoiler Alert, ich war nicht cleverer als der Film. Und zwar kam es dann zu diesem Satz, wo Jack Sparrow gefangen genommen wird und jemand sagt, wow, sie haben einen Säbel, der könnte aus Holz sein, sie haben einen Kompass, der nicht nach Norden zeigt und irgendwas anderes. Und ich dachte mir, du brauchst keinen Kompass, der nach Norden zeigt. Solange der nach Westen, Osten und Süden zeigt, weißt du ja automatisch, wo Norden ist. Ciao! Und bin aus dem Kino gegangen. I'm out of here! Naja, fand ich sehr clever in dem Moment. Im Rückblickend bisschen doof. Wahrscheinlich hat er einfach irgendwo anders hingezeigt die ganze Zeit. Es gab auch nur diesen Nord-Pfeil und der hat halt nirgendwo hingezeigt. Hast du eine grobe Ahnung, wo Norden ist? Ja, auf einer Karte. Nee, aber jetzt hier. Ja, also und zwar, ich glaube, wir gucken nach Süden. Ja. Weil, also diese ganze Sonnensache kann ich mich nicht merken. Der Lidl ist im Süden. Dieser Sinnspruch, der im Osten geht die Sonne auf, im Westen nimmt sie ihren Lauf. Habe ich nie verstanden. Naja, weil vor allem ist es kein Sinnspruch, weil du kannst alles miteinander tauschen und es ist genauso gut singbar. Ja. Du kannst jedes einzelne Himmelsrichtung, du kannst sagen, im Westen geht die Sonne auf, im Norden nimmt sie ihren Lauf, im Süden wird sie untergehen, im Osten ist sie nie zu sehen. Du kannst, also was ist ein Sinnspruch, wenn er dir nicht das Essentielle mitgibt? Sehr, sehr gut. Naja, und ich weiß, von wo die Linie kommt, die U-Bahn-Linie, mit der ich komme. Die kommt nämlich aus Osten. Und dann kommt sie von Osten und dann gehe ich quasi Richtung Süden hierher und wir gucken in die Richtung, in die ich gehe. Ja. Heißt, wir müssten nach Süden gucken. Und wir können es nachprüfen. Es ist auch immer, wenn irgendjemand irgendwas beschreibt und dann sagt so, ja, im Süden da das und das und im Süden davon, ist bei mir immer so nicht den Hauch einer Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Oh, Lea kommt auf uns zu. Sie hat noch gute 50 Meter. Wir winken mal die gesamten 50 Meter lang. Sie hat schon gesehen, aber sie tut es. Ah, sie tut so, als würde sie auf ihr Handy gucken. Ah, plötzlich hat sie uns entdeckt. Morgen, Lea. Hallo. Aber ganz, ganz interessante Sache, die du gerade angesprochen hast. Schlechte Sinnsprüche ist auch tatsächlich eine Nemesis von mir. Und zum Beispiel. Tatsächlich, ja, wir gucken, naja, fast Richtung Süden. Hat seine Kompass-App gerade rausgeholt. Wir gucken in Richtung 145 Grad Süden. Ansonsten als Sinnspruch immer, der Lidl ist im Süden. Lidl ist im Süden. LB Süden. Tatsächlich ein Sinnspruch. Bei uns gab es immer, ich weiß nicht, ob das überall ist, aber in Bayern war es zumindest so, dass es, wenn es um Bierkultur ging, man natürlich sehr stolz war auf die guten Biere Bayerns und dass ein berüchtigt billiges Bier war Oettinger. Ja. Oettinger ist, glaube ich, so das billigste Bier, was man sich kaufen kann. So. Und dann gab es immer so diesen Spruch, willst du dich billig besaufen, musst du Oettinger kaufen. Und die Leute lagen am Boden vor Lachen und ha, ha, ha. Und ich war immer der Einzige, wenn man sich jetzt so ein Bild vorstellt, ich bin so in der Bildmitte, alle lachen und bewegen sich und ich bin ganz still und starr und sag so, wow, wow, wow, Leute, ihr lacht gerade und habt Spaß, aber ihr habt gerade falschen Spaß, weil man kann ja diesen Spruch nehmen. jedes andere Bier, willst du dich billig besaufen, musst du Erdinger kaufen. Das funktioniert so nicht. Du musst einen Reim auf Oettinger finden, nicht auf kaufen. Und dann, alles so, das hilft mir nicht. Wenn ich irgendwann mal wissen will, wie ich mich billig besaufen muss, muss ich kaufen. Ja, was denn? Trotzdem reimt sich saufen auf kaufen. Das funktioniert nicht. Das Wort ist austauschbar. Ey, und da habe ich mir immer Gegenbeispiel, gedacht, du hast natürlich, ich weiß, du bist ein progressives Mitglied der Gemeinde. Klar. Du hast natürlich dann ein Gegenbeispiel geliefert und dein Gegenbeispiel, um einen Merkspruch für Oettinger, damit man sich merken konnte, ist das billigste Bier, war? Es ist so billig, trink immer mehr von Oettinger. Erdinger. Ja. Paulaner. Das ist ja Ött ist auch einfach eine beschissene Silbe, wo du nichts draus machen kannst. Ich meine nur, Leute, wenn ihr euch Sinnsprüche überlegt, dann bitte achtet darauf, dass sie nicht austauschbar sind mit jeder anderen Bedeutung, die es gibt. Dann ist es nur sinnvoller Sinnspruch. Idee? Immer wenn ich Bettina Böttinger sehe, wünschte ich würde mich billig besaufen mit Oettinger. Ja, aber das Wort billig ist ja jetzt auch nicht. Also, dass dich Oettinger alkoholisiert, ist ja nicht. Na gut, aber dann willst du dich halt billig besaufen. Das ist jetzt halt die Connection, die du machen musst. So. Das ist mein Learning. So, mittlerweile hat sich jemand Rauchen vor das Fenster gestellt. Moment mal, hey. Ja, vor allem, wir machen das jetzt mal auf. Sebastian, herzlich willkommen in das Podcast-UFO. Unser Vape-Boy Sebastian wurde mit einer Zigarette erwischt. Was ist denn das? Deine Lunge tanzt gerade Samba. Du kannst doch nicht einfach jetzt gleichzeitig normal rauchen und dann auch noch vapen. Das Problem ist, dass ich herausgefunden habe, dass der Kiosk bei mir um die Ecke einzelne Zigaretten hat. Das hast du erzählt, stimmt. Und jetzt bin ich wieder total gehuckt. Ich bin irgendwann morgens raus, war total müde, wollte mir eigentlich nur eine Mate schnappen. Bin rein, hatte die Mate schon in der Hand, hab sie bezahlt, bin raus und hab so diese Zigaretten irgendwie so, diese ganze Wand voller wunderschöner Zigaretten in verschiedensten... Voller toter Embryos voller und verschimmelter Beine genau, gesehen. Genau, schlecht geschminkter, blau geschminkter Komparsen. Ich frag mich, wessen Baby ist das? Welche Eltern haben gesagt, macht euch mein Baby auf der Zigarettenpackung als Abschreckbeispiel? Aber das Einzige, was mich immer, was mich zum Rauchen bringt, sind eigentlich diese tollen Marken. Dann sehe ich da American Spirit und so und denke mir, wow, und das sieht alles so cool aus. Und diese ganze, deswegen glaube ich, kann man sich dann diese Zigaretten zusammenstellen wie so eine bunte Tüte, kann man so sagen, ein Lucky Strike. Das ist eine total gute Idee. Also es ist offiziell verboten, Zigaretten einzeln zu verkaufen. Also habe ich gehört und zumindest soll das, glaube ich, in Köln so sein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie überall so ist. Aber es gibt Kioske, die das machen. Oh, und ein Ding, das habe ich dann noch versucht bei dem Kiosk hier vorne, Fenloher Straße, Ecke, hab auch gesagt, so, hier, verkauft die Zigaretten einzeln. Und der Typ meinte so, ja, kein Problem, machen wir. Und gib mir zwei Zigaretten und sag so einen Euro, bitte. Das ist, Moment mal kurz. Wow. Du holst jetzt da 50 Cent pro Zigarette, oder was? Naja. Und er so, ja, klar. Ich so, hey, du dürft das doch eigentlich gar nicht verkaufen. Und dann auch noch so ein Wucher, das geht ja gar nicht. Naja, und im Grunde hat er gesagt, muss ja nicht kaufen. Was habe ich gemacht? Schwach, wie ich bin. 5 Euro gegeben. Ja. Nicht schlecht. Cool. Ja, cool. Viel Erfolg auf deiner weiteren Reise in den Saal. In Tod. Ciao. Tschüss. Oh, das war wow. Oh, da kommt Ina auf uns zu. Die hat sollen wir die nochmal einladen? Zwei Schüsseln Süßigkeiten in der Hand. Hallo. Schüttelt, lacht lustig mit dem Kopf. Wow. Schüsseln nenne ich aber. Moment, es gibt nichts Fieseres, als jemand über langem Zeitraum zuzuwinken. Es ist unglaublich unangenehm. Aber es macht sehr viel Spaß hier an der Stelle. Aber es stimmt, überlegt euch bessere Sinnsprüche, falls euch was einfällt zu Oettinger. Also ganz toll diese Art. Also ich habe echt teilweise, ich hatte eine Zeit, wo ich echt damit gekämpfen musste, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Natürlich nicht, weil ich war auch viel zu jung zu dem Zeitpunkt. Aber ich fand das halt so toll, diese Marken, diese verschiedenen Marken. Und dann, mein Vater hat damals HB geraucht. So, und dann fand ich das cool irgendwie. Warum? Also was ist das für ein Charakter, dass er zu diesem HB greift? Weil die schmecken ja offensichtlich alle gleich so. Weil da sind ja im Prinzip oft die gleichen Dinge drin, zu einem großen Anteil. Mhm. Das ist ein bisschen wie Wasser, kann ich mir vorstellen. Und ohne das die Erfahrung zu haben, aber mein Onkel und meine Tante, die haben Camel geraucht. Da dachte ich mir, okay, die sind offensichtlich ein bisschen anders. Mhm. Und warum machen die das? Und das fand ich so faszinierend und diese verschiedenen schönen Verpackungen, dass ich das auch gerne machen wollte. Und dann gab es halt irgendwann diese Kaugummi-Zigaretten. Und die haben mich davon abgehalten, glaube ich, nachhaltig zu rauchen. Ja, das ist tatsächlich eine gute weil Frage. Die halt, genau, weil die halt auch diese... Ja, ja. Mich hat es abgehalten. Ich finde auch, verleitet das nicht Leute dazu. Aber man könnte argumentieren, das ist eine Einstiegsdroge, irgendwie Schokoladenzigaretten. Irgendwann brauchst du mehr, dann gehst du zu Kaugummi, dann brauchst du mehr, dann gehst du zu Heroin. Ja, und dann Kaugummi-Zigaretten. Ich hänge seit Jahren an Milka. Aber das stimmt. Nee, beste Schokolade hatten wir noch nie. Die besten drei Schokoladensorten? Ich hatte mir nicht die beste. Ach so. Ja, ist ein bisschen schwer, weil ich halt keine Schokolade mehr essen kann. Aber ja, gut, aber du weißt ja noch aus dem Großteil. Du hast, jetzt hör, tu mal nicht so, als ob du seit. Du bist nö, nö, nö, aber. Drei Monaten bist du vegan. Und jetzt tu mal nicht so, als ob du die 90% deines Lebens vergessen hast, wie man. Lass uns mal reduzieren auf Rittersport. Die besten drei Rittersport. Okay. Einfach, weil sonst ist das Thema zu groß. Okay. Kommen wir nun zu den Top 3 Rittersport. Auf Platz 3 Vollmilch. Ganz basic, Vollmilch, einfach den geballten Schokoladengenuss. Ich kenne diese Mitarbeiterin da überhaupt nicht. Wer ist das denn? Das ist Lea. Nein, die rechte, links. Achso, das weiß ich nicht, die sehe ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht, die Arbeit ist vielleicht nicht hier. Noch eine Lea, wir haben viele Leas hier bei uns, ne? Deswegen ist dein, deswegen sage gerade, dass du Lea. Ja, stimmt. Bei den Männern kann man immer Julian raten. Du bist in 80% richtig. Ja, absolut. Also, Platz Nummer 3 bei mir, Rittersport, ist Joghurt. Ah, ich bin kein Joghurt-Fan. Doch, total. Ich verstehe das, woher das kommt, aber ich bin kein Joghurt-Fan. Bei mir auf Platz 2 Marzipan. Bei mir ist auf Platz 2 Pfefferminz. Das auch da. Ich liebe Pfefferminz. Ich weiß, du bist After-Aid-Fan. Ich liebe Pfefferminz. Du bist der größte After-Aid-Fan. Hey, Nikolas. Ah, Nico Berslinger. Hallo. Ist zu spät. Die haben schon angefangen. Auch auf dem Fahrrad. Der komplett perplex. Bleibt stehen mit seinem Fahrrad. Ja. Und fährt nicht mehr weiter. Nee, bleibt stehen, aber kippt auch nicht um. Ganz spannend. Ganz merkwürdige. Bei mir auf Platz 1 Nougat. Und auf Platz Nummer 1 der Rittersportsorten Knusperflakes. Die gelben? Ja, kenne ich. Ja, bleiben gut. Über bei mir. Echt? Nein. Bleiben, das sind die besten. In diesen kleinen Probierpackungen bleiben die über. Nee, die baller ich schön. Genau wie Kaffee und diese ganzen Mokka-Gedöns. Jetzt geht ja bald die Grillsaison wieder los. Mein Tipp für Grillfreunde möchte ich auch mal an den Mann bringen. Und zwar die Grillbanane. Die Grillbanane ist ein relativ einfacher Snack für zwischendurch und für den, der auf dem Grillfest vielleicht auch mal was Innovatives mitbringen möchte, der nicht immer, oh, Nackensteak und Bratwurst. Nee. Ja, kein Fleisch mehr. Man weiß auch da weiß man, wo du argumentativ herkommst. Nee, ja gut, aber wenn du mir weiter zuhören würdest, würdest du sehen, dass auch das völliger Quatsch ist. Denn die Grillbanane, ganz einfach, legt die Grillbanane auf den Grill, so seitlich, dass sie stabil ist, also nicht so aufrecht, sondern seitlich. Und schneidet die Grillbanane. Kann man die kaufen, Grillbanane? Nein, du kaufst eine Banane. Ja, weil du das Wort Grill immer so offensiv davor benutzt. Ja, weil das der Name des Gerichts ist. So, also du kaufst eine Banane, legst sie auf den Grill. Jesus. Legst sie auf den Grill, schneidest sie längs auf, durch bis vor die zweite Schale, also dass du sie aufklappen kannst, wie so ein Hotdog. Und dann tust du da Schokolade rein. Und dann lässt du die auf dem Grill und dann grillst du die so lange, bis die Schokolade geschmolzen ist. Und die hast du eine richtige schöne Grillbanane. Und da kann man auch mal richtig geil experimentieren mit verschiedenen Schokoladensorten. Tut da mal einen Kinderriegel rein. Tut da mal Marzipanschokolade rein. Tut da mal Nougatschokolade rein. Testet einfach mal ein bisschen aus. Und das wird der Grillspaß für jung und alt. Nee, warum ich eben so lachen musste in meinem Kopf, war, dass du das Wort Grill immer davor benutzt, weil ich finde, was wird zu einem Grill XYZ, sobald du es auf den Grill legst? Weil eine Tomate, sagst du auch Grilltomate. Ja, klar. Man sagt auch Grillkäse. Ja. Da habe ich mir gefragt, was ist das für ein Käse, dass es dazu eignet, Grillkäse genannt zu werden? Ist einfach nur einfach Käse Handlung, auf dem Grill. Also ja. Einfach die Handlung baut dieses Wort davor, diesen Präfix. Ja. Gut. Was ich lustig finde. Also einfach, das war eine lustige Sache. Ey, ich habe Bock auf die Grillsaison. Es wird meine erste vegane Grillsaison und ich bin ja großer Grillfreund. Das heißt, ich muss mir da ein paar Sachen überlegen. Und toll, das ist auch eine tolle Idee. Ihr müsst mir jetzt gar nicht irgendwelche tollen Rezepte schicken, so oh, Spargel, oh, Aubergine und so. Ja, wir gucken mal. Richtig. Ist halt irgendwie vegan? Nee, gar nicht. Nein, nee, überhaupt nicht. Auch interessant, gegrillte Mango. Möchte ich auch noch mal ganz kurz in den Raum werfen. Tatsächlich, mein großes Ziel ist es ja mal irgendwann, den gegrillten Obstsalat zu etablieren. Einen gegrillten Obstsalat. Schön Banane, Mango, Melone, sowas auf den Grill. Schön ein bisschen anrösten. Grillmelone. Ja, eine Krimi. Und dann einfach irgendwie schön zusammenwerfen zu einem gegrillten Obstsalat. Probiert das mal aus, Leute. Finde ich nicht schlechte Idee. Wie sieht für dich ein perfekter Grillabend aus? Also meiner Erfahrung nach, bring alle Schwachsinn mit, außer ich bringe die besten Sachen mit. Ja. Das ist immer so. Und ich glaube, aus jeder Sicht auch immer so, dass ich die besten Sachen mitbringe. Nein, aber dass man selber immer das Gefühl hat, man isst am liebsten seine Sachen. Und ich bin immer ein bisschen sauer, wenn ich so gute Steaks mitbringe. Und dann landen die sich die beim anderen auf dem Teller, der nur so einen Obstsalat beigesteuert hat. Denke ich mir, nein. Das Allerwichtigste für einen guten Grillabend ist genug Brot. Immer einfach nochmal, weil niemand nimmt Brot mit. Nein, das stimmt nicht. Doch, weil man verlässt sich immer so auf den Gastgeber. Deswegen einfach nochmal schön zwei Baguettes mitnehmen. Auch wenn am Ende ein Baguette übrig bleibt, ist egal. Brot kann man immer noch wegwerfen. Aufgepasst. So, aufgemerkt. Das heißt, kann einfach mitnehmen. Aber ansonsten. Die neue Rubrik. Vielleicht mal aufgemerkt. Vielleicht mal tatsächlich zwei ernste Grilltipps. Einfach mal ein Service. Gern. Damit einfach die Leute, die gerade irgendwie im ICE feststecken, der sich nicht bewegt, einfach vielleicht nochmal Hunger bekommen. Wie ist Lea jetzt schon wieder auf dem Lea, Weg? Ah, sie winkt aggressiv zurück. Wie kann das denn sein? Sie ist doch eben, sie ist nicht wieder dahin gegangen. Ganz kurz. Oh Gott, jetzt wird Lea interviewt. Hallo Lea. Guten Morgen. Kurze Frage. Wir haben dich nicht zurückgehen sehen. Du bist jetzt gerade zweimal uns entgegengekommen. Wie ist das möglich? Kannst du durch Wände gehen? Oder gibt es einen geheimen Gang da hinten hin? Einen geheimen Gang unterm Keller. Sehr gut. Oder du musst einfach nachher zweimal zurückgehen, damit es wieder ausgeglichen ist. Ich sammle das bis Ende der Woche und dann mache ich das. Das ist clever. Dann gehst du 2 Stunden lang einfach die ganze Zeit zurück. Sehr lustig. Also, 2 ernste Grilltipps. Einerseits die Barbecue-Zwiebel. Nehmt euch eine Schale Alufolie, also faltet Alufolie. Schalefolie. Sehr gut. Also faltet Alufolie zu so einer Schale, tut da richtig viel Barbecue-Soße rein und dann schneidet eine Zwiebel klein und tut die da rein, verrührt das so ein bisschen, dass es so ein Zwiebel-Barbecue-Matsch ist und grillt den dann einfach. Und durchs Grillen verdampft so ein bisschen die Flüssigkeit der Barbecue-Soße und wird so ein bisschen fester. Und am Ende hast du so einen richtig schönen Barbecue-Zwiebelschleim und gegrillte, schön saftige Zwiebeln, die man dann auch irgendwie zu Bratwurst auf ein Brötchen tun kann oder irgendwie zu einem Steak dazu nehmen kann. So eine Art Relish oder sowas in der Richtung. Richtig schöne, gute Barbecue-Zwiebel. Zweiter Tipp. Der Grillfeta. Nehmt euch einen Feta-Käse, diesen Block, tut da einfach ein bisschen Salz, Pfeffer, vielleicht einen Hauch Zitrone, auch Zwiebel und Knoblauch dazu. Packt das alles schön zusammen, alles in Alufolie einpacken. Schön zerlaufen lassen. Auf den Grill, schön zerlaufen lassen. Vorsichtig für ein paar, sagen wir mal, 6 bis 8 Minuten anbauen. Sowas in der Richtung. Und der Grillfeta mit Grillmango zusammen. Oh. Grill mit Grillpfeffer, mit Grillknoblauch und Grillzitrone. Grillfreunden und einem Grillgrill. Und dann ist alles perfekt. Also viel Spaß mit der Grillsaison. Ihr Grillfreunde. Aufgemerkt, Tschüss. Die Grillsaison beginnt. Aufgemerkt, nein. Das Grillformat. Wir sind noch ein paar Mal da. Oh, ein gutes Google-Name für ein Grillformat irgendwie. Grill Bill. Netflix und Grill. Sehr gut. Cross-Promo auch gleichzeitig. Sehr lustig. Mein Lacher der Woche. Ja. Neue Rubrik im Podcast UFO, der Lacher der Woche. Es ist nicht war, alles eine Rubrik. War für gut. Mich, wir haben uns diese Woche intensiv über Zahnpasta unterhalten. Und da auch mal ganz kurz, möchte ich kurz deine Meinung nur zu dem Wort Zahnpasta. Ja. Ich finde das Wort alles Pasta, mega. Paste, Pastille. Ja, auch Salbe. Es sind einfach ekelhafte Worte. Aber Paste und Pasta, das ist so ganz komisch. Pasta ist halt in meinem Kopf wesentlich besser konnotiert. Ja, klar. Aber das ganze ist Paste, ja, es macht keinen Sinn. Aber ich verbinde auch Zahnpasta, habe ich noch nie in meinem Leben mit Pasta in Nudeln verbunden. Nee, gar nicht. Verbunden. Das ist interessant. Ne? Ist exakt dasselbe Wort, exakt dasselbe ausgesprochen. Noch nie keine verbunden. Verbindung gezogen. Nee. Hat den Gag schon mal jemand gemacht? Zahnpasta, irgendwie diese Nudeln, die so aussehen wie Zähne? Nee, oh, nee, der ist, glaube ich, einfach, der ist einfach objektiv zu schlecht. Ist also objektiv auch Leute ohne Humor. Vielleicht. Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Zahncreme, aber du sagst schon Zahnpasta. Zahnpasta, ja. Ich habe das Gefühl, dass Zahnpasta irgendwie so ein kindliches Wort ist. Ja, weil auch also 3 A's drin sind. Pasta. Alle Wörter mit 3 A's. Auch Banane, cool. Banana, direkt Kindwort. Mhm. Ja, also sobald du halt 3 Vokale einer Sorte hast, ist direkt ein Kindwort. Also alles 3 plus Vokale ist für dich kindlich. Ja. Für dich Kafka. 2 Vokale. Nee, 3. Steuern! Nee, 3 gleiche Vokale ist für mich kindlich. Probier's mal aus. Was haben wir denn noch? Ah. Mongo Bongo. Guantanamo. Guantanamo, ja, Kindwort. Auf jeden Fall. Definitiv. Azkaban. Und wir haben uns über Alcatraz, alles Kinder, ne? Wir haben uns über Zahnpasta unterhalten. Und ich glaube, du hast den, oder irgendjemand hat den sehr lustigen Funfact gebracht, dass Colgate. Ja. In Spanien ein bisschen Probleme bereitet. Es heißt übersetzt, häng dich auf. Häng dich auf. Colgate ist der Imperativ des Verbs aufhängen. Ja. Und es heißt jeden Morgen, und ich finde das so lustig, Colgate, häng dich auf. Weil man das Erste ist, was man morgens macht. Richtig, du denkst dir, das erste Produkt, was man morgens benutzt. Kommt nicht aus dem Bett. Buenacito, muy en fuego. Man geht irgendwie ins Bad und dann häng dich auf. Einfach direkt. Und ich finde es so lustig, weil es ist nicht bring dich um, sondern häng dich auf. Der praktische Hinweis direkt da mitgeliefert. Das ist so ein konkreter Tipp, eine Todesaufforderung. Ich stell mir so vor, wie man dann durch die Abteilung läuft, im Supermarkt, mit den Kindern dabei und man hat schon die Brötchen eingepackt. Man braucht noch die Zahnpasta. Und da hat man diese geballte Auswahl da vor sich. Und nimmt man dann die Zahnfixie Zahnpasta. Ja, Dentamed, Dentaspring. Nimmt man die Zahnpasti mit dem lustigen kleinen Dr. Pasti da drauf? Ja, ja. Oder nimmt man die Häng dich auf Zahnpasta? Ich weiß nicht. Weil das nichts mit Zahnen zu tun hat. Einfach so, ja, hübsche Zähne, Karies, Zahnstein und by the way, häng dich auf. Und ich finde das so lustig. Weil vor allem dann steht ja die Colgate, die Colgate Spain Marketingabteilung vor der schwierigen Frage. Niemand will da arbeiten. Nennen wir uns um oder nicht oder so. Wo arbeitest du? Bei Colgate. Ah, cool, dankeschön. Das ist ja, vor allem, ich seh das so. Dampfende Köpfe. Alle haben so die Hände im Kopf zusammengeschlagen, einfach in dieser Marketingabteilung, weil sie seit Jahren will erstens niemand da arbeiten, ist trotzdem gut bezahlt, aber niemand will da arbeiten und dann kommen die halt nicht auf die Erkenntnis, dass sie sich umbenennen sollten. So stelle ich mir auch immer so vor, wenn man irgendwie ein Skript, eine Komödie zum Beispiel schreibt und man Wortspiele einbaut und man nicht an die ganzen armen Leute denkt, die das übersetzen müssen für andere Länder. Zum Beispiel stell dir jemanden vor, der neben einer Orgel steht und dann sagt, well, und dann seine Orgel verschenkt und dann gesagt, I'm an organ donor. Ja. Und dann einfach so Schnitt zu deutsche Übersetzung, einfach drei Leute, die kurz vor der Kündigung stehen, ich bin ein Orgelspender, Organspender, fuck you einfach. Vergiss es. Müssen wir die Szene rausschneiden? Wir können hier einfach Szenen rausschneiden. Aber ich finde unmöglich zu übersetzen. Ich finde es im Deutschen teilweise richtig, richtig krass, wie gut man das machen kann. Ja, manchmal schon, Beispiel, aber manchmal auch gar nicht. Was mich beeindruckt hat, also wirklich massiv beeindruckt, dachte ich mir, wie kann denn das sein? Ist bei Family Guy, wo Stewie diesen lustigen, wo Brian diesen lustigen Sprachfehler hat, diese britische Aussprache, glaube ich, also das, wenn er Schlagsahne sagt, cool whip, cool whip. Und Stewie fragt, ja, sag mal cool, sag mal whip, cool whip. Cool Whip. Ja, ja. Und es ist lustig. Und dann habe ich mir aus Spaß mal die deutsche Version angehört. Und ja, sag mal Schlag. Sag mal Sahne. Sag mal Schlagsahne, Schlachsahne. Und es ist wirklich ein Ding. Ja. Es ist ja wirklich etwas, was existiert. Leute sagen Schlagsahne. Und ich fand das so faszinierend, dass in dem gleichen Wort ebenso sehr der gleich verbreitete Sprachfehler drin ist. Das ist eine andere Aussprache. Wie wahrscheinlich ist das denn? Das ist so eins in einer Million, glaube ich. So, da glaube ich, sagen die Übersetzer auch einfach yes. Halleluja. Yes. Und dann tanzen die erstmal ihren Übersetzertanz. Aber ansonsten hast du keine Chance. Aber das ist auch so eine Situation. So crazy. Aber Colgate, ich glaube, ich muss jetzt immer, wenn ich, ich benutze sogar Colgate manchmal. Ich kaufe auch Querbeet einfach. Und ich werde immer dran denken müssen, einfach an diese nette Aufforderung, so mit so einem lächelnden Zahnpastermann, häng dich auf. Fand ich auch sehr lustig im Lateinunterricht, unser toller Lateinlehrer, auf die Frage, was soll der Scheiß eigentlich? Warum lernen wir Latein? Hat er gesagt, naja, pass auf. Es gibt noch viele lateinische Begriffe in unserem Alltag, die man besser versteht, wenn man Latein lernt. Zum Beispiel die Autofirma Volvo lässt sich übersetzen in ich walze alles nieder. Und das hat er tatsächlich gesagt und alle so, ja geil, ich walze alles nieder. Wo ist das alles drin? Keine Ahnung. Nein, das heißt einfach, ich fahre. Ja, na gut, ich weiß nicht, Volvare, es könnte ja auch sein, dass es sowas wie walzen oder ja, heißt. Aber gut, ich walze alles nieder. Wo ist das alles drin? Wo ist das Niederrhein, ja, frage ich mich. Aber so hat es uns ein Lateinlehrer übersetzt, der gesagt hat, ja, Volvo zum Beispiel heißt, ich walze alles nieder. Auch ich persönlich. Ja, ja, genau. Ich, ja, gut, nicht irgendwie mein Auto oder ja, wir, sondern ich walze alles nieder. Welches Auto hätten Sie gerne? Ein Audi, kommt von dem Herrn Horch. Audi, ja, haha, oder BMW vielleicht, oder ich walze alles nieder. Nö, ich will schon das Auto von ich walze alles, ja, nieder. Ich hab auch so, wenn man so unterdrückte Machtwille hat, einfach dann direkt zu Volvo greifen. Das finde ich clever. Ich walze alles nieder. Ab. Wurde Mercedes nach der Tochter des Tochter benannt, Besitz, ne? Ja, des Finders. Aber mittlerweile werden alle Leute, die Mercedes heißen, alle Frauen, nach mit der Marke Mercedes benannt. Das stimmt. Oder es gibt schon eine Göttin oder irgendwie sowas. Vice versa. Hat sich alles gedreht. Ja, Göttin, ja, die Autogöttin. Aber das finde ich auch so, dass es ja irgendwie so, oder so Gangster-Rappern und so, in so einem Gangster-Milieu auch immer so Autos als Statussymbole sehr wichtig sind. Es gibt auch bestimmt viele Rap-Songs, wo das Wort Mercedes drin ist, was halt, wenn es nicht ein Auto wäre, einfach ein Mädchen-Vorname wäre, wie Annika. So, dann würden halt Hardcore-Rapper, die irgendwie, ich wurde schon dreimal angeschossen, rappen über Annika. Die Firma könnte genauso gut Annika, nichts gegen Annika, aber Annika ist vielleicht nicht der coolste Begriff, ja, der Welt. Und dann würden die einfach heute alle über Annika rappen. Metallica. Ja. Naja, ist auch generell lustig, wenn man sich mal vorstellt, über wen Leute eigentlich singen. Weil wir haben immer so eine romantische Vorstellung über, angenommen, Adele eine schöne Ballade singt über ihren Traummann oder so. Dann stellt man sich ja immer so einen, weiß ich nicht, so einen sehr attraktiven Mann vor, der dann irgendwie in so einem Sakko dann da steht, sie begrüßt, sie einlädt zur Bar, was trinken geht. Wahrscheinlich, ich meine, sie ist jetzt nicht die dünnste. Mittlerweile kann sie jeden haben. Kurz Fettshaming. Wahrscheinlich singt sie über einen ganz fetten, stinkenden, ekligen Typen. Ja. Und ich meine, ich finde diese Vorstellung so lustig, dass man das immer so im Kopf so romantisiert. Wahrscheinlich hat sie einfach einen ganz komischen Männergeschmack. Ja, vor allem, wenn dieser Typ zurückkommen würde aus Someone Like You, über den sie nicht hinweggekommen ist und dann zurückkommt und ist halt irgendwie so ein arbeitsloser Fernfahrer Mitte 40 und Adele, die Mega-Queen, unendlich reich, dann sagt so, nee, pass auf, dann singt er Someone nicht. Like You. Ja, genau, dann wird er noch berühmter, ja, genau. Und dann geht es immer so hin und her. Ja, und irgendwann sind es die Weltstars einfach. Ich gedacht, ich finde, die christliche Religion lässt sich ja relativ gut auf die Neuzeit übertragen. So, du hast halt so einen Gott für alles. Das hilft, glaube ich, einfach der Kirche zu sagen, okay, er ist jetzt ist immer noch überall, das passt, ist alles übertragbar. Aber diese ganzen spezifischen Götter, gerade die griechischen Götter zum Beispiel, oder die römischen, wo man sagt, die haben, es gibt den Gott des Streitwagens, der Streitwagenkämpfe, Wettkämpfe. Wie genau willst du das übertragen? Ich meine, das sind ja sehr spezielle Götter für sehr spezielle Situationen. Ja, das stimmt schon. Das ist schon, ziemlich komisch. Aber es ist interessant, dass sich anscheinend die monotheistischen Religionen weitestgehend komplett durchgesetzt haben gegen polytheistische Religionen. Ungewöhnlich. Also warum sind die so krass überlegen? Da hat sich bestimmt mal jemand mit beschäftigt. Ja, vor allem so Doktorarbeit, Religionswissenschaft. Prinzip warum? Sammelkarten. In meinem Kopf ist es immer spannender, auch man will ja auch individuell sein, man will seinen eigenen Gott will man anbeten. Also ich finde es ganz cool, einfach mehrere Leute zu haben. Es ist, glaube ich, einfach verwirrend. Ja. Es ist, glaube ich, also es ist ein kleines Beispiel, aber ich habe auch einen DSA-Podcast und in der Welt von DSA, einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, gibt es auch 12 Götter und wir behandeln in diesem Podcast auch jeden einzelnen dieser Götter und auch wenn es alles albern ist und Spaß und nerdig und so, wir tun uns manchmal wirklich schwer damit, theologisch das zu fassen, wie das jetzt aussehen soll an 12 verschiedene Götter mit 12 verschiedenen Aspekten, die sich auch teilweise ein bisschen widersprechen. Also es gibt dann den Gott der Gerechtigkeit und den Gott der Diebe. So, das ist dann so, ja gut, aber ihr seid beide Götter, die beide Wahrheit haben. Die also das ist so ein bisschen schwierig, so, wo man sich denkt, so, es ist einfach verwirrend und es ist schwer zu fassen. Es gibt einfach einen Gott. Gottes Friedens und es gibt Gottes Krieges. Ja, Mars. Absolut, ja. Und dann denke ich mir auch so, wow. Ja, was denn jetzt? Mars, also ist sehr einfach, ein radikaler, radikaler Grieche zu sein. Ja. Also vor allem, weil alles damit vereinbar ist. Es gibt Gottes Krieges. Ich meine, die Religion liefert keine Werte mit. Das haben sich ja weitestgehend auch Religionen durchgesetzt, die ein gewissen Wertepaket mitliefern. So ein Wertepaket. Ja, und vor allem, also so in den griechischen Mythologie kann man ja tatsächlich so ein bisschen sehen, dass die sozusagen sich von dem menschlichen Verhalten herleiten. Also Götter sind auch eifersüchtig und auch fehlerhaft und bauen auch Scheiß. Und irgendwie, die wollen halt auch einfach nur Sex und so. Und dann merkt man so, die sind relativ nah an dem tatsächlichen Menschen und nicht an der Idealvorstellung irgendwie. Deswegen ist es vielleicht auch einfach verwirrend und zu nah vielleicht, zu echt. Oder vielleicht war es auch besser. Es ist nicht so weit weg von so Power Rangers oder so. Ja. So alle haben ihre eigenen Optiken. Das ist halt, ich stelle mir auch richtig cool vor. Jeder hat so sein eigenes Tier. Ja, jeder hat seine eigene Waffe. Genau. Ich bin Mars, Gott des Krieges. Ich bin Venus, Gott der Liebe, weiß ich gerade nicht. Aber das ist schon ganz cool. Ich stelle mir richtig cool vor. Also ich habe bestimmt auch, die jungen Griechen hatten bestimmt coole Poster so in ihrem Zimmer. Coole Poster von coolen Göttern. Ey, bist du Team Mars? Nee, ich bin Team Jupiter. Ich überlege gerade, ob Mars und Venus zusammenpassen oder ob das nicht römische und griechische Mythologie ist. Aber ich glaube, es passt dann, weil du hast noch Ares und Aphrodite. Aber ich bin nicht sicher. Ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ares ist aber auch so ein Kriegstyp, ne? Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, dann der römische. Das römische Pendant. Nicht der griechische. Aber ich bin mir nicht sicher. Verwechsel das immer. Ja, gut. Ach, Mensch, Leute. Ja, Religion. Das ist immer so mein Ding. Ich verwechsel das. Apropos Religion. Der Humorkongress findet bald wieder statt. Ihr habt uns geflutet. Ihr habt uns darauf hingewiesen. Humorkongress in Basel findet im September statt. Und wir haben es getan. Sind da. Dabei. Wir haben es geschafft. Ich habe gestern 290 Euro an den Humorkongress Basel an eine Privatfrau, die es offensichtlich organisiert, überwiesen. Alles cool, wir sind eingetütet. Wir sind einen kompletten Tag, inklusive zwei Workshops, geil, die wir feinsäuberlich ausgewählt haben an diesem einen Tag, sind wir da. Wir sind In Basel. Ja. Ich kann es nicht fassen, wir reisen nach Basel, wir sind im Humorkongress, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben. Also ich glaube, die dritte Folge von Podcast UFO on Tour, nachdem wir in Hamburg waren und in New York waren, kommt jetzt Basel, schon das dritte Land, das wir bereisen. Ja. Wow, in der Schweiz, es wird unglaublich. Wir werden natürlich versuchen, da auch ein paar Folgen aufzunehmen, die Experten natürlich zu interviewen, ne? Mal so ein paar richtige Humor-Maschinen auch mal zu haben, die sich jeden Tag mit Humor beschäftigen. Ich brauche bis dahin so ein Reporter-Mikrofon, was man so mitnimmt, wenn man auch so Radiobeiträge macht. Ja, und dann, wir müssen dann auch mal die Besucher befragen. So. Ja. Auch mal mit Einspielern. Wir müssen auch ein paar Mal mit Einspielern arbeiten. Weißt du, wir nehmen das langsam so ein bisschen als gegeben. Ja. Wir müssen mal wieder ein bisschen was tun. Wir müssen das mal ein bisschen mehr Content anführen. So einen schönen Beitrag mal, so einen schönen Radiobeitrag. Mal den Zuschauer abholen. Oder mal ein Lied zwischendurch singen. Ja. Du holst deine Gitarre raus. Oder mal einfach so den Clown-Workshop so ein bisschen mitverfolgen. Ja, genau. Einfach mal so ein bisschen so Rap in Gefahr-Style. Ja. So, mein Name ist Stefan, ich bin heute beim Clown-Workshop. Wir schauen jetzt mal rein. Dann viel Spaß und dann kommt so eine lustige Musik. Dann steht auch vielleicht Film, damit so, dann gehe ich damit so lustigen Videoeffekten, wie ich dann schneller in den Raum gehe und so, wie man das halt alles so kennt. Zeitrafferaufnahmen. Ja, auf jeden Fall gut. Wir werden versuchen, das medial so gut es geht auszuschlachten. Wir sind nur einen Tag da. Wir versuchen aber rauszuballern. Aber das ist zum Beispiel mal, da auch nochmal vielen Dank natürlich an alle Leute, die uns über Patreon unterstützen. Ja. Das könnt ihr immer tun, weil damit ist sowas möglich und damit können wir uns sowas leisten, auch mal einen Tag irgendwie in fremde Länder zu reisen und einfach mal das Humor-Meck Basel zu besuchen. Und ich meine, wenn man an Humor denkt, denke ich an New York, ich denke an Los Angeles und ich denke an Basel. Ja. Das sind die großen Humorzentren der Welt. Ich hab vor, Gags zu opfern. Ich werde dort mindestens 10 Gags opfern. Ich werde im Stand-Up-Gebet werde ich mich vertiefen, um einfach mal auch meinen Humor zu reinigen. Einfach mal zu sehen, so was sind so die dunklen Ecken, was muss weg, was kann erneuert werden. Einfach so eine Selbstfindung, so eine humoristische Selbstfindung. Ich habe überlegt, im Sommer mal eine Woche nach Tibet zu reisen. Einfach mal so nach Tibet. In so einem Mönchskloster. Das ist halt, man hört das häufig in Filmen, dass dann Leute Urlaub machen oder so. Kann man da wirklich Urlaub machen? Meine Mutter macht regelmäßig Urlaub in Tibet, aber es ist, glaube ich, nicht so leicht, weil Tibet ist ja besetzt von China und die verstehen keinen Spaß. Ja. Und du brauchst da verschiedene Visa, um da reinzukommen. Und es ist möglich, also meine Mutter schafft es, aber ich glaube, es ist aber nicht so leicht. Ja. Also ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, ich hätte gerne ein Reisebüro, nächste Woche wäre ich gerne in Tibet. Aber wenn du das verfolgst mit Ehrgeiz, dann kannst du das auch schaffen. Aber ich glaube nicht, dass du das tun wirst, sondern einfach nichts tust. Ja. Du kannst einfach in eine Sauna gehen und dich da entspannen. Naja, ich will mich nicht entspannen, ich will halt die ganze Kultur atmen. Dann geh auf den Berg, dann fahr in die Alpen. Ich will mit diesen glasköpfigen Mönchen sprechen, telepathisch. Ich will Superkräfte wie Dr. Strange lernen. Du willst ja nur so eine Klangschale haben. Ja. Ja. Ich will so eine Klangschale, ich will so einen Gong haben. Ich lasse auch so ein paar Bücher mitgehen aus ihren alten heiligen Bibliotheken. Sowas halt. Stefan ist ja ein bisschen, einsam geworden, sein Lieblingsfisch Jeff gestorben ist. Und ich habe letztens mit Stefan mich unterhalten über das Thema und er hat ernsthaft in Erwägung gezogen, ein neues Haustier sich zu besorgen. Nein. Er hat über ein kleines Kätzchen nachgedacht, ein Hundewelpen. Wir sind Humorprofis. Wenn man dann privat redet, man kommt ja nicht so raus und dann sagt man mal ein paar unüberlegte Dinge und man macht mal ein paar Scherze und ich habe vielleicht den Satz gesagt, ich denke ernsthaft darüber. Ich weine nicht jeden Tag in den Schlaf. Und ich habe ernsthaft überlegt, mir eine Katze zu holen. Habe ich vielleicht gesagt. Und davon abgesehen, dass es unmöglich ist, weil ich eine massive Katzenhaarallergie habe. Ach, also. Ist es aber trotzdem für das Prinzip Katze. Ich gucke es mir gerne an. Ich spiele gerne das Szenario durch, wenn ich mir jetzt eine Katze holen würde, wie würde ich es machen? Und gucke mir dann halt so ein paar Rassen an und ich bin halt sehr begeisterungsfähig und manchmal trickse ich mich aus, indem ich mich genauso, Stichwort Boot, manchmal dann denke ich mir, wow, wie cool wäre es, ein Boot zu haben. Mhm. Und dann gucke ich mir einfach, dann shoppe ich im Internet nach Booten. Mhm. Und ich shoppe im Internet nach Katzen. Und gucke dann halt so, was wäre die beste Katze für mich? Utopischerweise wird es für die funktionieren. Aber einfach, um das mal, und man eignet sich sehr viel Wissen an auch. Weil ich weiß jetzt genau, welche Katze zu wem passt. Und je nachdem, was für Bedürfnisse man hat und wie oft man zu Hause ist und wie viel man mit Katzen machen will, kann ich jetzt die Leuten Katzen beraten und Boote. Meine Mitbewohnerin hat eine Katze und ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Katzenstreu im Bett. Das sind oft so die Seiten, die solche Katzenvideos ausklammern. Ja, wenn du ein wirklich richtig guter Katzenpapa sein willst, dann musst du damit rechnen, dass Katze haben auch nicht immer nur Sonnenschein und Kuscheln ist. Nee, das wird dann die pinkelt dir auch mal ins Bett oder in deine Schublade. Florentins oder hat irgendwie plötzlich toller auf Moment. Irgendeinem Grund hast du plötzlich Katzenstreu im Bett. Du weißt nicht, ist das benutzt, ist das frisch? Wie hat die das transportiert? keine Ahnung. Aber man muss sich solche Fragen stellt man sich. Stell dich mal vor, Florentin, ihr arbeitet mit Florentin plötzlich, kriegt dann eine Meldung. Ah, ein Paket ist für dich da. Ein Paket für dich da. Cool. Er springt auf, euphorisch, Tränen in den Augen, rennt los, kommt mit einem großen Paket wieder. Ich denke mir, wow, auch schön für ihn, er hat sich was besorgt. Was ist es? Ein neues Buch? Ist es vielleicht ein tolles Spielzeug? Ist es eine Konsole? Ist es was bringen seine Augen so zum Leuchten? Er macht das Paket auf, reißt es wie ein Kind an Weihnachten auf und drin sind einfach so Bottiche, so große Kanister voller Katzenurin-Geruchsentferner. Und seine Augen strahlten. Ich dachte mir, okay, das ist der Weg, den du jetzt einschlagen willst. Ja, ist tatsächlich so, ja. Okay, wir unterstützen dich dabei. Und ich habe dich noch nie so glücklich gesehen und danach auch noch nie so ausgeschlafen, weil ich glaube, das hat wirklich dein Leben massiv auf jeden verbessert. Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt irgendwie so Bactodent oder sowas in der Richtung. Das ist richtig gut, weil da sind so Bakterien drin in diesem Spray und man kann das so aussprühen dahin, wo die Katze hingepinkelt hat. Und es ist richtig gut, weil die Bakterien fressen irgendwie die anderen Bakterien auf. Die fressen irgendwas. Auch dich ein bisschen auf. So ein bisschen, ja. Aber es ist das ist schon sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich eine Erleichterung. Und auch einfach zu wissen, du hast was in der Hinterhand und du bist halt einfach nicht verloren, wenn deine Katze in dein Bett pinkelt und du kannst halt einfach nicht die ganze Nacht nicht schlafen. Ist es nicht du toll? Kannst was dagegen tun, ist auf jeden Fall gut. Ist es nicht so toll, wenn du ein Problem hast und es gibt eine exakte Lösung dafür? Ja, genau das. Ich finde das so geil. Es gibt also genau das Problem, hatten auch andere dutzendfach, so dutzendfach, dass es Leute gab, die sich eine Taskforce gegründet haben und ein Produkt dagegen entwickelt haben. Nur dagegen. Ja. Ich finde das so geil, dass du, weil oft haben wir Probleme, die sind undurchsichtig. Also gerade auch als komplexe Menschen mit komplexen Problemen kann man manchmal nicht einfach so sagen, okay, das ist die Lösung für mein Problem, sondern du musst halt an dir arbeiten, wochenlang, um auf die Gedanken zu kommen, die dir helfen, etwas zu überstehen. Aber ich weiß nicht, ob das so klang gerade ein bisschen verzweifelt, aber ist doch geil, wenn du halt ein Problem hast, was du einfach so mit dem Finger zeigen kannst. Und du merkst auch irgendwie, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist wie wenn du in einem Videospiel an eine Tür kommst und du weißt nicht, wie du die Tür aufmachst, und dann merkst du, ich habe im Inventar genau den Schlüssel, den ich brauche, und du weißt, hier geht das Spiel definitiv weiter. Ich bin auf dem richtigen Weg, und so ist es im Alltag auch. Wenn du irgendwie ein Problem hast, deine Scheibe vom Auto ist eingefroren und du hast diesen Scheibenkratzer und du weißt, ich bin genau auf dem richtigen Weg. Problem und Lösung passen perfekt zusammen. Das hab ich hier immer, geht's weiter. Hier geht das Spiel weiter. Das habe ich immer, wenn Reisen für mich gebucht werden. Wenn irgendwie, ich wurde jetzt zum Beispiel beim Brian Rocket Beans, bin ich dann mit dem Zug hingefahren und es wurde mir gebucht und so, da dachte ich mir, wow, du bist auf dem richtigen Weg. Weil sobald du halt dieses Gefühl hast, dass etwas für dich gemacht wurde, hast du das Gefühl, genau gerade an dem richtigen Ort zu sein, der für dich bestimmt ist. Weil es wurde ja was für dich gemacht. Das ist eine ganz, ganz blöde Sicht auf die Dinge, aber es hilft einem einfach so, damit klarzukommen, dass man gerade am richtigen Ort ist, glaube ich. Auf jeden Fall. Und dass ihr am richtigen Ort seid, wisst ihr, wenn dieser Podcast gleich aufhört. Ehrlich jetzt schon? Zurück in euer Leben geworfen werdet. Ey, das fand ich ganz toll, dass man mal nicht sich anguckt, sondern immer nach vorne guckt, einfach auf so eine tolle, freie Fläche. Der Podcast ist vorbei. Jetzt seid ihr gefragt. Macht euren eigenen Podcast. Macht das jetzt nicht jede Woche. Ich hab letzte Woche beim Schneiden habe ich das Ende gehört. Und selbst ich hatte Angst. Und ich habe auch was gesagt. Ich habe gesagt, jetzt seid ihr dran. Spoilert auf euch. Jetzt geht eure Show los. Ja. Und dann dachte ich mir so, wow, dieser Druck, den man plötzlich verspürt. Nein. Weißt du was? Unterhaltung ist das Zentrum des Lebens. Immer wenn ihr einen schlechten Tag habt oder so, es gibt ganz viele Leute, die für euch Unterhaltung machen. Es gibt tolle Serien, es gibt tolle Filme. Kümmert euch nicht um eure Probleme, sondern guckt euch diese Sachen an, die dafür da sind, das Leben des modernen Menschen erträglich zu machen. Ja. Und ihr habt immer etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Dafür ist gesorgt mittlerweile. Und guckt euch eine schöne Serie an. Ja. Das ist meine Botschaft jetzt an euch. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Bis zum nächsten Mal beim Podcast-Sofa. Macht's gut. Ciao. Ciao.